erschrecke doch, erschrecke doch. Erschrecke doch, du allzu sichere Seele, du allzu sichere Seele, du allzu sichere Seele, erschrecke doch. Erschrecke doch, du allzu sichere, du allzu sichere Seele. Denk, was dich für dich, dich für dich zähle. Denk, was dich für dich, dich für dich zähle. Der Sündenjoch, der Sündenjoch. Denk, was dich für dich zähle. Der Sündenjoch, denk, denk, denk, was dich für dich zähle. Der Sündenjoch. Gottes Langmut geht auf einem Fuß von Blei, damit der Zorn hernach dir es so schwerer sei, damit der Zorn hernach dir es so schwerer sei, damit der Zorn hernach dir es so schwerer sei, es so schwer. Desto schwerer sei, der Zorn hernach, dir desto schwerer sei.